und sage nochmal schön, dass ihr alle da seid. Zur heutigen Lesung mit dem Namen Nazis klatschen. Das ist heute auch eine halbe Premiere, weil die habe ich nur zur Hälfte gemacht. Das war eine Lesung, die ich schon oft gemacht habe im Vorfeld zu der Mobilisierung, zu einer Kundgebung, die wir letztes Jahr gemacht hatten im Sommer am Görlitzer Park mit dem gleichnamigen Titel, wo es darum ging, sich eindeutig gegen Rechtsruck zu positionieren, weil wir den Eindruck hatten und ich auch immer noch habe, dass die Nazis immer stärker werden. Und deswegen haben wir das damals versucht, mit einem etwas provokanterem Titel eben Nazis klatschen. Was ich darunter verstehe oder warum ich den Titel immer noch gut finde und heute die Lesung noch mal gerne gemacht habe, habe ich schon gesagt, vielen Dank für die Einladung? Nee, habe ich noch nicht, aber vielen Dank. Gerne. Auf jeden Fall. Werde ich im laufenden Programm zeigen. Ich denke, ich werde so ungefähr wie immer eine Stunde brauchen. Aber jetzt habe ich genug gelabert, jetzt geht es erstmal mitten rein. Mit dem ersten Text von But Alive, keine Wahl. Wer wird es diesmal sein? Es ist doch völlig egal. Sie haben die Kreuze gemacht und wir haben keine Wahl. Und sie sind alle wieder aus den Löchern gekrochen. Und die Krawatte sagt, das Volk hat gesprochen. Gelernt, Idioten zu züchten und zu manipulieren, ab und an ein Versprechen und die Gier stimulieren. Gib ihnen morgens die Bild und am Abend das Quiz. Und lass sie immer schön denken, dass das das Leben ist. Gib denen, die schlauer sind, ein klein bisschen mehr und sie schließen die Augen, das ist gar nicht so schwer, wenn du nur glauben darfst, nicht der Verlierer zu sein. In diesem kranken Spiel ist Ja leichter als Nein. Und bei -4 Grad die Nacht auf Kacheln verbracht, die Spritze im Arm und nicht aufgewacht. Wie können wir das dulden? Wer hat das verbrochen? Es ist 18.04 Uhr, das Volk hat gesprochen. Am 23. Februar 25 hat das Volk gesprochen. Es hat die Grundlagen dafür gelegt, dass das nächste Parlament bald das nächste Arschloch zum Kanzler wählen wird. Ein Arschloch, das kurz vor der Wahl noch versucht hat, eben dieses Parlament mittels Entschließungsantrag mit einem 5-Punkte-Plan auf den Kurs der faschistischen AfD zu bringen. Dieses Arschloch war erfolgreich damit. Die faschistische AfD hat erfolgreich mitgeholfen. Und das hat erfolgreich dazu geführt, dass die faschistische AfD erfolgreich als zweitstärkste Partei ins nächste Parlament einziehen wird. Nach der vorgezogenen Bundestagswahl lässt sich jetzt auch das Elend in Zahlen messen. Doch für mich sind die faschistische AfD und ihre Erfolge nur die Spitze eines ziemlich beschissenen Scheißbergs. Das sichtbare Drittel eines braunen Netzwerks, das mittlerweile wieder fest in den Adern dieser Gesellschaft verwurzelt ist. Dieses braune Gedankengut, diese faschistische Ideologie, die gerade wieder Zulauf bekommt, ist Thema dieser Veranstaltung. Mir geht es darum, zu zeigen, dass sich Geschichte nicht wiederholt, sondern dass sie sich fortsetzt. Nach dem Krieg waren die Nazis nie verschwunden. Sie müssten nur ihre Strategie ändern. Und sie haben dabei einen sehr langen Atem. Und momentan scheint es so zu sein, dass sie bald wieder in einer Position sind, die Früchte ihrer jahrzehntelangen Arbeit ernten zu können. Und dagegen helfen auch keine Bekenntnisse zur Demokratie. Dagegen helfen keine Appelle an eine gesellschaftliche Mitte, deren Exponenten schon längst auf Kuschelkurs mit den Faschistinnen gegangen sind, um ihre Pfründe zu sichern. Die vielbeschworene Demokratie ist eine ziemlich hohle Phrase, eine Klaviatur, auf der die Nazis hervorragend spielen können. Und schlimmer noch, die Nazis schaffen es sogar teilweise, den Takt für diese Melodie dieser Demokratie zu klatschen. Nur Grundrechte anzurufen reicht nicht. Vor allem dann nicht, wenn Grundrechte von den Regierenden für alle eingeschränkt werden, um angeblich Nazis das Wasser abzugraben. Wenn von Seiten der bald Regierenden auch noch versucht wird, antifaschistisches, zivilgesellschaftliches Engagement mit Hilfe eines angeblichen Neutralitätsgebots zu delegitimieren, dann küssen sie die Faschisten, wo sie nur können. Und angesichts dieser Situation kann und muss auch noch vieles getan werden. Nur eben eines nicht. Nochmal bei der Life. Brav und artig resignieren. Wer nicht kämpft, kann nur verlieren. Hoffnung schon längst auf allen Vieren. Aber wer hat gesagt, das muss so bleiben? Es geht anders. Ich will leben. Es muss mehr als das hier geben. Es muss mehr als das hier geben im Leben. Jetzt aber nochmal ein herzliches Willkommen erstmal von mir zu dieser etwas anderen Veranstaltung. Mit diesem zerstückelten Text von But Alive wollte ich schon mal die grobe Richtung vorgeben, worum es heute eigentlich geht. Nämlich eine Idee davon zu vermitteln, weshalb es wichtig ist, sich klar und deutlich gegen Faschismus zu positionieren. Und damit meine ich aber nicht nur die offen gewalttätigen Nazis, sondern vielmehr den schleichenden Prozess der autoritär-faschistischen Formierung dieser und vieler anderer Gesellschaften gerade. Weil dieser Prozess gerade an Fahrt aufnimmt, haben die Nazis allen Grund zu klatschen. Und weshalb ich das denke, dass das so ist, und um darzustellen, wie es so weit kommen konnte, habe ich eben diese Punkrock-Lyrik-Lesung gebastelt. Lyrik und auch andere Texte, aber vor allem Punk-Texte, sind dabei für mich der Wissensspeicher, der mit Statements meinerseits kontextualisiert werden wird. Ich greife dabei aber vor allem auf Punkrock-Tracks zurück, weil sie aus meiner Sicht auch immer etwas Widerständiges haben und eine klare und deutliche Sprache der Kritik finden. Und das Wichtigste dabei ist, auch irgendwie eine Perspektive auf das gute Leben für alle vermitteln. Aber um zu zeigen, dass der derzeitige Rechtsruck Kontinuität hat und die Nazis nicht aus Flugscheiben vom Himmel gefallen sind, fange ich mit einem Text, der noch vor dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, an und versuche dann eben nachzuzeichnen, dass sich, wie ich schon gesagt habe, Geschichte nicht wiederholt, sondern sich eben fortsetzt. Und der Text, den ich meine, den ich jetzt gleich lese, ist von Mordechai Gebirtig und heißt »Es brennt«. Es brennt, Brüder, ach, es brennt. Ach, unser armes Städtchen, alles brennt. Böse Winde voller Rasen, reißen, brechen und zerblasen, fahren in die wilden Flammen, alles ringsum brennt. Es brennt, Brüder, ach, es brennt. Ach, unser armes Städtchen, alles brennt. Es haben schon die Feuerzungen das ganze Städtchen heiß umschlungen und die bösen Winde blasen, alles ringsum brennt. Es brennt, Brüder, ach, es brennt. Es kann, behüte, kommen der Moment. Unsere Stadt mit uns zusammen wird zu Asche, steht in Flammen, bleiben sollen wie nach der Schlacht nur schwarze, leere Wände. Und ihr steht und guckt nur um euch und regt nicht die Hände. Und ihr steht und guckt nur um euch, wenn unser Städtchen brennt. Und es brennt, Brüder, ach, es brennt. Die Hilfe ist alleine nur bei euch. Wenn euch das Städtchen lieb und teuer ist, dann löscht das Feuer, löscht mit eurem eigenen Blut, beweist, dass ihr das könnt. Steht nicht, Brüder, guckt nur um euch und regt nicht die Hände. Steht nicht, Brüder, löscht das Feuer, wenn unser Städtchen brennt. Der Text ist damals als Reaktion auf ein Pogrom in einer polnischen Kleinstadt 1936 entstanden. Original wurde auf Jiddisch geschrieben. Und Mordechai Gebirtig hat sich dann kurz nach dem Überfall der Wehrmacht auf Polen, nachdem die jüdischen Bewohner in ein Krakhaus von den Nazis im Ghetto gepfercht wurden, dem dortigen Widerstand angeschlossen. Und er wurde am 4. Juli 1922 42 von den deutschen Soldaten erschossen. Nach der totalen Niederlage, da mache ich jetzt einen Sprung, Nazi-Deutschlands, wurden die Uhren auf Null gestundet. Alles schien vorbei und ein Neuanfang möglich. Für alle Beteiligten. Auch für die Nazis, die plötzlich so taten, als wären sie nie Nazis gewesen. Und, das ist das eigentlich Unglaubliche, es wurde ihnen geglaubt. Direkt nachdem sie eine Klatsche gekriegt hatten, hatten sie gleich wieder allen Grund zu klatschen. Erich Weinert, genauso hat es damals angefangen, 1946. Kaum war das tausendjährige Reich kaputt, da krochen sie behend, die Hakenrune rasch aus dem Knopfloch polkend, aus dem Schutt und machten etwas vorschnell auf Kommune. Mit vollen Hosen standen sie da, mit jeder Sorte Plebs sich verbrüdern und drängelten sich vor, dem neuen Staat sich anzubieten oder anzubiedern. Auf einmal gab's in Deutschland nichts als Opfer, bereit zum Eintritt in die Heilsarmee. Und schon erschienen auch die Schulterklopfer und tremolierten ihr Absolvo-T. Wer konnte wohl auf so viel Nachsicht hoffen? Sie stiegen wieder ins Geschäft mit ein, denn alle Hintertüren standen offen und jeder hatte den Entlausungsschein. Sieg heil, der erste Schock ist überwunden. Die Amnestie begießt man auf Bonketts. Man entschädigt sich für Schrecksekunden und sucht und findet Löcher im Gesetz. Schon gehen die meisten wieder durch die Maschen. Wie lange noch? Dann steht der Schießverein. Denn statt das Land von Nazis reinzuwaschen, wäscht man die alten Nazis wieder rein. Das darf sich heute schon wieder frech vermessen und sein Bedauern fassen zum Gebet, dass viel zu wenig im KZ gesessen und dass es nicht noch einmal nach Moskau geht. Das darf heute immer noch Soldaten spielen, wohin kein unberufenes Auge guckt und lernt auf unbequeme Köpfe zielen, bereit zum Einsatz, wenn die Straße muckt. Das lässt schon wieder Meuchelmörder frei, nach denen sie jahrzehntelang gefahndet, als ob inzwischen nichts geschehen sei. Doch Fahnenflucht wird immer noch geahndet. Das macht im Schatten der Vergesslichkeit in seiner Klasse noch den Stil von gestern, schon wieder sich in Leitartikeln breit und darf, was heute redlich sich müht, verlästern. Das darf sich wieder vor Kathedern pflegeln und wird nicht gleich mit Prügeln relegiert. Das spielt sich wieder auf nach Standesregeln, statt Schutt zu kahren, wie es ihm gebührt. Ja, haben da für unsere kühnsten Herzen gekämpft, gelitten und ihr Blut verströmt, das, die wir einst geschworen auszumerzen, heute nicht einmal mehr öffentlich verfemt? Genauso hat es damals angefangen. Und wie es aufgehört, ist euch bekannt. Verschlaft ihr noch einmal, die zu beklagen, dann reicht bestimmt kein Volk uns mehr die Hand. Genauso hat es damals angefangen und eigentlich hat es auch nie aufgehört. Nach dem Krieg gab es zum Beispiel aber noch keine faschistische AfD, die damals als Sammelbecken für rechtskonservative, nationalliberale, neofaschistische und neonazistische Kräfte herhalten konnte. Die gibt es erst seit 2013 und hatte auch mal wirtschaftsliberal angefangen, bis die Faschos dann das Ruder übernommen haben. Ein ähnliches Schicksal blieb der liberalen FDP erspart, auch wenn es dann letzten Herbst doch zu offensichtlich wurde, dass sie unter der Führung Christian Lindners eine ähnlich marktradikal neoliberale Wirtschaftspolitik wie die AfD in der Koalition umsetzen wollten. Nach dem Bruch der Koalition hat sich übrigens auch die FDP umbenannt, falls ihr das nicht mitgekriegt habt. Und deren drei Buchstaben stehen jetzt für fette 3%. Aber ist Lindners Anbiederung an die AfD aber wirklich so erstaunlich? War die AfD nicht ab 1949 das größte Sammelbecken für die persilweiß gewaschenen Nazis und als Mehrheitsgeber an fast allen Regierungen bis 1998 beteiligt? Vor allem bis in die späten 60er war die FDP stark nationalliberal geprägt. Bis sich dann in den 70ern eben sozialliberaler Kurs durchgesetzt hat, und sie dann bis zur Ära Kohl nicht mehr mit der CDU, sondern mit der SPD koalierte. Den nationalliberalen Flügel gibt es aber bis heute, auch wenn viele daraus mittlerweile zur AfD gewechselt sind. Wenn Mensch jetzt aber das Geschichtsbuch der Herrschenden aufblättert, die Ideologiebrille aufsetzt und mal guckt, wer da was, wann, wo zu sagen hatte, war es aber bei weitem nicht das erste Klatschen der Nazis in der Bundesrepublik. War nämlich unter den Talaren der Herren hier im Land nicht schon immer auch der Muff aus 1000 Jahren? Brennt und brannte nicht der Brand der Nazi-Seuche einfach weiter, auf kleiner Flamme zwar, doch erklomm nicht so mancher die Karriereleiter? Ich meine damit nicht nur Schmidt und Meyer, sondern Filbinger, Kiesinger und Schleyer als Beispiele dafür, dass sie nie verschwand, die gottverdammte Nazi-Pest, sondern sich verwechselbalgte und auf einmal neue Lieder pfiff von Freiheit und Democracy. Die Frage ist eigentlich doch die, schützen Brandmauern die Demokratie? Die immer noch viel beschworenen Brandmauern gegen rechts sind ihrem Wesen nach eine sehr statische Angelegenheit. Sie sind so unverrückbar wie die Gebäude, die sie schützen wollen. Sie mögen davor schützen, dass sich Brände ausbreiten. Dass es brennt, verhindern sie nicht. Und, das ist auch das Entscheidendste, Brandmauern haben keine Fenster. Sie verhindern sogar, dass Licht auf dasjenige fällt, das sie zu schützen vorgeben. Wenn es auf beiden Seiten der Brandmauer brennt, dann war sie ein gut gemeintes Bollwerk. Gut gemeint ist aber das Gegenteil von gut. Und deshalb ist es auch nicht weiter erstaunlich, dass die vielbeschworenen Brandmauern nicht zuletzt auch wegen der katastrophal guten Wahlergebnisse der faschistischen AfD zerbröseln wie Kuhfladen in der Mittagssommersonnenhitze. In der Fläche hat es die faschistische AfD geschafft, sich auf kommunaler Ebene breit zu machen. An ihr führt dort oft kein Weg mehr vorbei. Ob sich nun andere nun davon zur wählergewollten Kooperation genötigt sehen oder ob zumindest von konservativen Kräften mit freundlich-fröhlichen Augenzwinkern mit der faschistischen AfD geflirtet wird, ist einerlei. Denn am Ende dieser Entwicklung steht ein pragmatischer Umgang mit den Faschisten, der sich langsam, aber auch sicher auch in einen pragmatischen Faschismus verdrehen kann. Was dagegen helfen würde, wäre zum Beispiel, wir hätten ein Pogenproblem. Das war die Überleitung zum nächsten Song, den ich euch vorspiele. Also, Brandmauern riskieren keine Utopie, sie stehen sogar gegen sie. Jetzt ein Text von 100 Kilohertz, Kleinstadtdisco. Ein Bier für 1 Euro, alle Drinks zum halben Preis. Hier ist immer Happy Hour, auch wenn das niemand weiß. Das Crystal direkt auf dem Tisch, da legst du hier schon mal vor. Und die größten Hits von heute schreien lauthals in dein Ohr. Die erste Faust in dein Gesicht, das erste Mal ein Kuss, das erste Fummeln auf dem Klo, ein erster Hitlergruß. Das erste Mal zu Freiwild tanzen, völlig unbeschwert. Weil du es gar nicht anders kennst, findest du es nicht verkehrt. Ein Leben zwischen Fortwerkstatt und Tanzpalastrevier. Der Dachboden bei Mutti gehört ganz allein nur dir. Was ein Asylant ist, das weißt du aus der Tagesschau. Am Samstag guckst du Fußball, Sonntag schlägst du deine Frau. Bevor du auf die Welt kamst, wurde hier der Hund begraben. Und niemand gräbt ihn wieder aus. Und wenn du hier geboren wirst, kommst du niemals wieder raus. Klagerrieder, das ist österreichisch, von Attwenger. Der Text war ursprünglich auch mal österreichisch. Ich habe mich bemüht, das auf Hochdeutsch zu übersetzen. Die Kleinkarierten tun sich darauf konzentrieren, das eigene zu feiern und das andere zu negieren. Diese ganzen Patrioten, nationale Idioten, bitte seid so gut und stellt euch in dem Schwimmbad auf den Boden und pinkelt bis zum Hals euch alle an. Und dann taucht noch mal unter und nehmt einen Schluck davon und spuckt euch an damit, bis das euch schlecht wird von der Kacke. Und wählen Sie die Nummer neben Ihrer Landesflagge. Wenn Sie dann ein Problem haben und Sie kommen durch ein Land, dann kommen Sie mit dem Schlimmsten und das ist der Hausverstand. Mit dem können Sie dir alles erklären in sämtlichen Verzierungen. Zu Hause, vorm Fernseher, im Fernseher Regierungen. Am besten mit dem Hausverstand rein ins Haus, die Türen und die Fenster zu, dann kann er nicht mehr raus. Und dann fliegt das ganze Haus in die Luft mit der ganzen Kacke. Und wählen Sie die Nummer hinter Ihrer Landesflagge. Was vollkommen verrückt ist und einem nur noch wundert. Sie sind so dumm und wollen zurück ins vorige Jahrhundert. Sie wollen jetzt mit Gewalt diese Ordnung, diese Pfeifen. Sie halten es nicht aus, wenn etwas passiert, das sie nicht begreifen. Sie wollen eine kleinkarierte Welt und das auf dem Planeten. Und es sieht so aus, als dass sie nicht bald vorhätten, dass sie abhauen und sich endlich mal verpissen mit der Kacke. Und wählen Sie die Nummer hinter ihrer Landesflagge. Das größte Problem mit Kleinkarierten ist, dass sie gerne Fahrrad fahren. Das ist jetzt aber nicht konkret als eine Möglichkeit, sich fortbewegen, gemeint, sondern bildhaft. Fahrradfahren steht nämlich sinnbildlich auch für eine bestimmte Mentalität. Anders als tatsächliches Fahrradfahren ist mentales Fahrradfahren die einfachere Art und Weise, sich in der Welt zurechtzufinden. Nach oben buckeln und nach unten treten. Mentale FahrradfahrerInnen gucken sich erstmal um und sehen vor allem diejenigen, die es angeblich viel leichter im Leben haben als sie selbst. Denen alles in den Arsch geblasen wird, während sie selber nur feuchte Fürze ins Gesicht kriegen. Aus diesem Grund haben diese FahrradfahrerInnen auch meist sehr verkniffene Augen und ein sehr eingeschränktes Sichtfeld. Und ihr Weltbild ist deshalb eben kleinkariert. Und Menschen, die in größter Not hierher kamen, werden auf einmal die Ausländer. Und die da oben, die machen ja eh, was sie wollen. Und gerade erleben wir eine Verkehrswende. Immer mehr Menschen fahren Fahrrad. Die Kleinkarierten sind dann die Ursuppe, in der die braune Scheiße schwimmt. Sie kocht vor allem immer dann hoch, wenn Krisen lodern. Wie in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts, nicht übertreiben. Nach der sogenannten Wende in den 1990ern, von der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 über die Corona-Pandemie ab 2020 bis heute zu den darauffolgenden Kriegen und der Inflation. Die Auswüchse dieser Krisen sind verschieden, aber stetig. Flankiert werden und wurden sie immer auch von einer organisierten Kaste an Nazis, Neonazis, die fleißig Öl ins Feuer gießen. Und mit dem Fall der Mauer witterten Westnazis ihre Chance, neues Klientel zu gewinnen und traten eine Völkerwanderung gen Osten an, besiedelten auch die neuen Bundesländer und verbreiteten überall die braune Saat, die heute Früchte trägt. Sie bliesen bundesweit zur Jagd auf alles, was nicht in ihr beschissenes Weltbild passt und hinterließen eine blutige Spur mit mehreren tausend Toten und ungezählten Verletzten. Diese sogenannten Baseballschlägerjahre gipfelten in mehreren Brandanschlägen, zum Beispiel in Solingen, in Mölln, in Hoyerswerda, in Rostock und in Mannheim. die No-Go-Areas von damals für Menschen, die nicht in die narzisstische Matrix passen, bestehen bis heute. Und sie dehnen sich aus. Nur die faschistischen Fußtruppen sehen nicht mehr so aus wie damals. Aber wie sie damals aussehen, gibt es einen schönen Text von Vizu zu, der heißt Nichts und Niemand. Kahle Köpfe, Bomberjacke, Uniform und Primitiv. Gruppenzugehörigkeit, das ist dein Motiv. Denn in der Gruppe bist du stark und meinst, du wärst was wert. Wenn nicht als Mensch, so doch als Deutscher, doch du denkst verkehrt. Du bist ein Nix, du bist ein Niemand und wirst nicht viel mehr sein. Denn unter deiner Glatze, da bist du ziemlich klein. Und wäre an dir alles wie dein Individuum, so bliebe nichts mehr übrig und verlachen fiel ich um. Argumente hast du keine. Diskussion, verlorene Zeit. Überzeugung, nicht mit Worten. Zur Gewalt bist du bereit. Ich bediene mich deiner Sprache, sie allein kannst du verstehen. Wenn du genug geprügelt wirst, so wirst du vielleicht sehen. Damals, in den 90ern, gab es neben antifaschistischen Handarbeiterinnen auch eine große Welle der Betroffenheit und des Mitgefühls aus der sogenannten bürgerlichen Mitte. Sie drückte sich aus in Demonstrationen und Lichterketten. Und es gab fundamentale Änderungen, weil es nicht mehr mit anzusehen war, dass Menschen, die hierher fliehen, Angst haben müssen, Opfer des braunen Mobs zu werden, dem Hetzmassen auch noch hinterherjubeln. Die damals Regierenden hatten schließlich endlich ein Einsehen, vielleicht erleuchtet von den Lichterketten, den Brandmauern des letzten Jahrtausends, die sich aus Protest gegen die Pogrome quer durchs Land spannten. Und endlich, 1993 änderten sie deshalb sogar das Grundgesetz und schafften das Grundrecht auf Asyl faktisch ab. Dazu die goldenen Zitronen mit ein bisschen Totschlag. So, betroffen und zornig, so plötzlich, sie hatten nachgezählt und entschieden, 17 Tote seien jetzt genug. Ja, die Härte des Rechtsstaats, ganz genau. Zumal es waren anständige Ausländer, steuerzahlende Möllner, fast wie du und ich. Nachbarn können es bezeugen, Heil Hitler wurde gesagt. Der erste Tote dieses Wochenendes wurde aber nicht mit aufgeführt. Es war ein sogenannter Autonomer, abgestochen von stolzen Deutschen, verblutet auf dem Bahnsteig mitten in Berlin. Aber, nichts weiter als rivalisierende Jugendbanden. Genau genommen war man auch schon vorher ab und zu betroffen gewesen. Am 8. November 92 in Berlin etwa. 60.000, alle mit dabei, die Würde des Menschen und die höchsten Würdenträger. Ja, betroffen, unerwartet gab es den Kursus Gewalt sinnlich erleben. Von Nazis? Nee, fast. Von autonomen, sogenannten, selbsternannten Menschenfreunden. Und schon fühlte man sich auch ein bisschen fremdengehasst. Sie hatten nämlich Angst, denn es flogen, nein, keine Brandsätze, aber Eier. Und die nicht so knapp. Doch sie blieben tapfer, sie würden sich nicht beugen, vor welchem Mob auch immer. Und übrigens auch nicht vor Missbräuchlern und Schmarotzern, der, wie sagt man, Flut eben. Letzteres sagten sie andern Tags aber nicht zu laut. In sachlichem Ton und mit vereinigten Kräften brachten sie ihr Gesetz durch. Ja, und dann, wie gesagt, sie hatten nachgezählt, ging ein Ruck durch die deutsche Mannschaft. Muss ja, das Gerede wurde lauter und lauter außerhalb des deutschen Planeten. Also nichts wie, pack die Lichterkette ein, nimm dein kleines Schwesterlein. Schweigen gegen den Hass in der schönen Weihnachtszeit. Ein Zeichen setzen. Nein, hier wurde niemand ausgegrenzt im Wettbewerb der Leuchten. Manchenorts leuchtete man sogar gegen Hass und alliierte Bomben. Rabimmel, Rabammel, Rabum. Nun denn, Schultern geklopft, Hände geschüttelt, nun war es amtlich. Man hatte kollektiv böse geträumt. Und nicht schlimmer als anderswo übrigens, Herrgott, zack, Rabimmel, Rabum. Das bisschen Totschlag bringt uns nicht gleich um. Hier fliegen nicht gleich die Löcher aus dem Käse, sagt mein Mann. Take it easy, altes Haus, wir haben schon Schlimmeres gesehen. So einfach wird der alte Dampfer auch nicht untergehen. Das bisschen Totschlag bringt uns nicht gleich um, sagt mein Mann. Ich kann den ganzen Scheiß einfach nicht mehr hören, sagt mein Mann. Ist ja gut jetzt, altes Haus, wir haben schon Schlimmeres gesehen. Und ich sag noch, lass uns endlich mal zur Tagesordnung übergehen. Und was war dann der nächste Punkt auf dieser Tagesordnung, nachdem es so gut funktioniert hat mit der Hexjagd auf Minderheiten und überhaupt allem, was nicht in das beschissene Weltbild der Nazis passt? Nachdem sie allen Grund hatten zu klatschen, weil der Funken der Brandanschläge direkt in die Parlamente gesprungen ist, ohne sich von Lichterketten aufhalten zu lassen. Was war also der nächste Punkt auf der TO? Tango mit Franz Josef. Gemeint ist der bayerische Stiernacken, der ihm dann letzten Endes auch zum Verhängnis wurde, weil sich dann herausgestellt hat, dass Stiernacken sich nicht so gut zum Intubieren eignen. Ab Ende der 90er griff unter anderem eine damalige Führungsfigur der deutschen Neonazi-Szene namens Christian Worch eine alte Idee Franz Josef Straußens wieder auf. Rechts von der Union darf es keine demokratisch legitimierte Partei geben. Das war eine Steilvorlage, die die Nazis gerne nutzten, um die Republik bundesweit jedes beschissene Wochenende mit Demonstrationen zu überziehen, während der alltägliche Terror weiterging. Jedes Wochenende mindestens irgendwo irgendein scheiß Nazi-Aufmarsch. Zum einen dazu, die politischen Gegner zu binden, die diese Scheiße nicht hinnehmen wollen. Zum anderen, um Präsenz zu zeigen, da zu sein, mehr zu werden, nicht aus dem politischen Diskurs verschwinden, sondern ihn sogar vor sich hertreiben. Also wer sich da gerade an die Strategie dieser scheiß Nazis, die morgen wieder laufen wollen, erinnert fühlt, könnte durchaus recht haben. Ich erinnere mich aber noch an die damals, schon lange her, unzähligen Nazi-Aufmärsche in kleineren Städten, in denen die offiziellen Stellen damals dann dazu aufriefen, Fenster und Türen geschlossen zu halten und die Rollläden herunterzulassen. Weil was Mensch nicht sieht, ist natürlich auch nicht da. Aber manchmal gab es dann auch zentrale Kundgebungen von zivilgesellschaftlichen Akteurinnen abseits des geplanten Nazi-Aufmarsches. Und es gab auch immer AntifaschistInnen, die sich den Nazis aktiv in den Weg stellten, die eingriffen. Aber nicht erst seitdem ist Antifa ein Reizwort in der öffentlichen Debatte. In der Regel dient es vor allem dazu, die Auseinandersetzung mit Nazis auf die Gewaltfrage zu reduzieren. Dabei ist Antifa, bedeutet Antifa eigentlich nicht mehr, aber auch nicht weniger als ein oder ist nicht mehr oder auch nicht weniger als ein Dachbegriff für alle AntifaschistInnen, deren oft einziger und damit kleinster gemeinsamer Nenner ist, dass sie für sie Nazis einfach nur Scheiße sind. Und aus der daraus abgeleiteten Überzeugung, dass faschistisches, rassistisches und sexistisches Gedankengut auf dieser Welt einfach nichts zu suchen hat, weil dieses Gedankengut mit ursächlich dafür ist, dass Menschen um ihr Leben fürchten müssen, einfach weil sie so sind, wie sie sind und so sein wollen, wie sie sind. Und genau das ist auch ihr gutes Menschenrecht. Das ist auch die unantastbare Würde des Menschen. Und genau dieses Recht eines jeden Menschen ist den Nazis zuwider. Sie erkennen das unveräußerliche Recht, eine eigenständige Person zu sein und als solche anerkannt zu werden, nicht an. Vielmehr postulieren sie ein biologistisches Menschenbild, das Unterschiede an äußerlichen Merkmalen und der Herkunft festmacht und aufgrund dessen sie die einen lebenswerter als die anderen betrachten. Und genau das ist rassistische Kackscheiße. Und diese Weltsicht ist gefährlich und war schon oft genug tödlich. Und aus diesem Grund ist aber auch der Schluss, Nazis klatschen, wenn Nazis klatschen, nachvollziehbar. Er folgt einer Logik, die Nazis verstehen. Wer Antifaschismus auf Gewalt reduziert, hat nicht verstanden, von wem die Gewalt ausgeht. Die Faschisten treffen, wenn sie küssen wollen, ist Selbstverteidigung. Und deshalb ist es auch höchste Zeit, dass alle Antifaschistinnen aus den Knästen kommen und alle laufenden Verfahren eingestellt werden. Nazis klatschen ist keine Straftat, sondern notwendige Notwehr des Menschlichen. Dazu wieder ein Track von Nierenstein. So, nach diesem Deutschpunk-Massaker ein inhaltlicher Sprung zurück nach 1934. Ein Text von Hans Drach: Mein Vater wird gesucht. Mein Vater wird gesucht, er kommt nicht mehr nach Haus. Sie hetzen ihn mit Hunden, vielleicht ist er gefunden und kommt nicht mehr nach Haus. Oft kam zu uns SA und fragten, wo er sei. Wir konnten es nicht sagen, sie haben uns geschlagen, wir schrien nicht dabei. Die Mutter aber weint, wir lasen im Bericht, der Vater sei gefangen und hätte sich aufgehangen. Das glaube ich aber nicht. Er hat uns gesagt, sowas tät er nicht. Es sagten die Genossen, SA hätte ihn erschossen, ganz ohne ein Gericht. Heute weiß ich ganz genau, warum sie das getan. Wir werden doch vollenden, was er noch nicht konnte beenden. Und Vater geht voran. Drei rote Pfiffe. Im Kreis ihrer Enkel, die alte Frau, zeigt mit erhobener Hand auf die Wälder, die dunklen über der Drau. Jetzt zeige ich euch euer Land. Dort drüben habe ich geschuftet am Hang, als ich ein Kind noch war. Bei der Christmette mit Glockenklang hing Eis von Rock und Haar. Die Bergkappen kamen vom Lindenwirt und flüsterten heimlich mit List, dass sich in der Welt was verändern wird, nichts bleiben muss, wie es ist. Die Drau hinunter trieb Mond um Mond, es brach der Faschistenkrieg aus. Da hatte ich dann einen Mann an der Front und hatte drei Kinder im Haus. Wie tönte da markiger Nazi-Gesang von deutschem Boden und Blut. Manch ein Bursch in der Nacht in den Wald entsprang. Ich trug Flugblätter unter dem Hut. Der Gestapo war kalt und der Gauleiter schalt Partisanen im eigenen Land. Ich trug Geflüster und Brot in den Wald. Sie haben mich Jelka genannt. Der Winter war nass und uns wärmte der Hass. Viele sind's, die die Erde heut birgt. Wir haben gefochten dort oben am Pass, an unserer Befreiung gewirkt. Der Krieg war vorbei, da war Stille im Land, da waren die Lautesten leis. Sie nahmen das Hitlerbild von der Wand und ihre Westen, die wuschen sie weiß. Und ihr, meine Enkel, was hört ihr so stumm die alten, die kalten Berichte? Jetzt trampeln sie wieder auf euren Rechten herum. Erinnert euch meiner Geschichte. Verschwiegene Bäume, verschworener Wald und drei rote Pfiffe im Wald. Das waren jetzt zwei Beispiele für Texte über den Widerstand im sogenannten Dritten Reich, weil den gab es auch. Er war wahrscheinlich mit nichts zu vergleichen, was wir heute so kennen. Und ich hoffe auch inständig, dass wir dann nie wieder so agieren müssen, wie die Widerständigen und Partisaninnen damals. Ich halte es tatsächlich auch für unwahrscheinlich, dass sich das sogenannte Dritte Reich wiederholt. Die gesellschaftlichen Bedingungen sind heute auch andere als damals. Aber das bedeutet auf keinen Fall, dass Faschismus nicht mehr möglich wäre. Aber auch er hat seine Form geändert. Er schleicht heute vielmehr auf leisen Sohlen in die Köpfe. Und aus meiner Perspektive hat sich spätestens mit der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 etwas geändert. Kurz gesagt, völkisches, nationalistisches und rassistisches Denken ist für eine breite Öffentlichkeit wieder hoffähig geworden. Aufgefangen und befeuert wurde dieses vor allem von der Dresdner Pegida und ihren Ablegern. Pegida schaffte es vor allem, die vorhin erwähnte Kleinstandmentalität angesichts geschüttelter globaler Verhältnisse zu kanalisieren und Berührungsflächen mit Neonazis zu schaffen. Und diese Berührungsflächen führten letzten Endes auch dazu, dass bislang Unsagbares wieder sagbar wurde. Und die bloße Vorstellung, Nazis könnten auch auf der Demo sein und ähnliche Ziele verfolgen, waren auf einmal kein Grund mehr, nicht hinzugehen. Die Empörungskorridore, die bis dahin aufploppen, wenn Nazis irgendwo aufgetaucht sind, fallen seitdem in sich zusammen. Seit den Pegida-Demos ist die Antwort, wenn darauf hingewiesen wird, dass dort Nazis mitlaufen, nicht mehr standardmäßig, oh hey, oh scheiße, die schmeißen wir jetzt da raus und wenn das nicht klappt, gehen wir da einfach nicht mehr hin. Sondern viel zu oft ist die Antwort immer und immer öfter, ja, und? Und genau das ist brandgefährlich. Dazu von Zerreißprobe, der nächste Text, der heißt Pegida. Pegida-Problem, wie damit umgehen. Man könnte ja, wenn die nächsten Montag wieder rumstehen, sie an einer Reihe aufstellen und dann den Pazifisten abstreifen für eine allumfassende Verteilung von Backpfeifen. Ich ginge die Reihe lang und klatsch, klatsch, klatsch. Manchmal klingt's wie Stuhlgang, wie Schritte im Matsch. Aber besonders cool fand ich immer der Sound, wenn der Empfänger der Backpfeife noch erstaunt raunt. Hey, sieh da, wieso ich? Klatsch, Pegida, wieso nicht? Klatsch, klatsch, klatsch. Und kein Ende in Sicht. Es sind einfach zu viele Gesichter pro Minute zu bedienen. Doch ich habe eine gute Idee. Fenster auf, Pfand raus, klatsch, bumm. Konzert, Applaus, Hand schmerzt, frustriert, wenn sich für unsere Handschellen ununterbrochen neue Interessierte anstellen. Dies ist ein Aufruf gegen Gewalt. So viele Schellen kann kein Mensch verteilen. Wenn das so weitergeht, brauchen wir bald einen Plan B. Wir müssen uns beeilen. Plan B, was tun? Den Golfstrom abreißen, Eiszeit in Europa, Flucht über den Äquator, das stelle ich mir hart vor. Wie wird man dort die weißen Ausbeuter der Vergangenheit willkommen heißen? Wenn's nicht klappt, sind wir gezwungen, vor der Haustür anzusetzen. Willkommensfeste für Flüchtlinge, die Einwohner vernetzen, die Angst nehmen, denn Ablehnung entsteht aus Angst, so wie du aus Angst vor dem Islam Stimmung machen kannst. Startet Projekte, in denen die Leute nicht einsam, doch stolz sind auf das, was sie heute gemeinsam geschafft haben mit ihren Nachbarn. Denn Nationalstolz hinterlässt einen Dachschaden. Wen wundert es? Menschen wollen dazugehören, gehört werden, was Besonderes sein. Eine Gruppe, ein Verein, eine Identifikation, ein bisschen empört reden. Und jetzt stellt euch vor, das wäre nicht für irgendeinen Dreck, für den 15.000 Leute losmarschieren. Stellt euch vor, der Zweck ist, sich zu solidarisieren. Stellt euch vor, 15.000, Dresden, Vorzeigeort, haben Werkzeug dabei und überall dort, wo ihre Wohnungen stehen, bauen sie jetzt kleine Häuser daneben, denn andere haben keine. Zusammenbauen macht mehr Spaß, nicht nur dem Kiffer. Auch die Rentner haben wieder was, wofür sie brennen. Die ganze Crowd merkt, dass sich helfen macht glücklich. Und glücklich heißt stolz sein, wieder einen Sinn. Das ist doch die Idee, Alternativen schaffen, was Besseres zu bieten als stumpfe Pegida-Affen. Solidarität attraktiver machen. Unser Planet umfasst so schöne viele Sachen. Dies ist ein Aufruf gegen Gewalt. So viele Schellen kann kein Mensch verteilen. Wenn das so weitergeht, nehmen wir bald unseren Plan B. Wir müssen uns beeilen. Dies ist ein Aufruf gegen Gewalt. So viele Backpfeifen kann niemand verabreichen. Wenn das so weitergeht, nehmen wir bald einen Plan B, weil wir auf euren Kack scheißen. Dies ist ein Aufruf gegen alle dreisten Chaoten. So viel Scheißpatrioten können wir niemals vollkoten. An so viel gehirntoten Idioten haut keiner auf die Pfoten. Nehmt den deutschen Idioten die Butter von den Broten. Dies ist ein Aufruf gegen Gewalt. Die Pegida-Demonstrationen zeigen, dass der Plan B fehlt. Während sich Nazi-Strukturen seit den 90ern abseits der Metropolen in den Dörfern verankerten, kleinteilig Aufbauarbeit leisteten, dem nationalistischen Biedermeier das Maul redeten und seine Ressentiments hegte, pflegte und prügelnd auf den Straßen durchboxte und letztendlich auch zum Aufstieg von Pegida und der faschistischen AfD beitrug, blieben antifaschistische Äußerungen oft in einer einfachen "Ihr seid Scheiße"-Rhetorik stecken, ohne zu merken, dass einfache Forderungen nach Abgrenzung nicht mehr ausreichen, weil die Grenzen längst am Bröckeln waren. Der Gipfel der antifaschistischen Hilflosigkeit waren Parolen wie "Wir impfen euch alle" gegen die Schwurbeldemos ab 2020. Antifaschismus war hier ganz auf staatliche Linie eingeschwenkt und dieser gegenüber völlig kritikunfähig. Eine Kritik daran, an der staatlichen Linie, hätte es durchaus bedurft, aber definitiv nicht die der Querdenker-Demos, weil die war natürlich ziemlich scheiße. Aber es scheint gerade so zu sein, als hätten in diesen verrückten Zeiten verrückte Antworten Konjunktur. Und das nicht nur hier, sondern weltweit. Eine ultrarechtskapitalistische Kettensäge ist argentinischer Präsident. Ein gelbhäutiger Ex-US-Präsident ist nochmal US-Präsident und drangsaliert die Weltwirtschaft nicht nur mit Zöllen, sondern hat mit Elon Musk jemanden an seiner Seite, der, nachdem er schon den Vogel abgeschossen hat, willens ist, zu zeigen, wie sich kybernetischer Anarchokapitalismus auf große Volkswirtschaften auswirkt. Und das in einer Situation, in der die Handelsrouten, die Lebensadern der globalisierten Welt schon fragil sind und unter diplomatischen Verstopfungen leiden. Zu deren Beseitigung sind die Weltordnungskriege von der Peripherie nah an die kapitalistischen Zentren gerückt, in deren Schlepptau Inflation und Ressourcenknappheit als die Reiter der kapitalistischen Apokalypse. Alles fällt auseinander und auch die Mitte stimmt nicht mehr. Es braut sich was zusammen. Und doch anstatt zu sagen, hey, was soll der Scheiß? Wir machen nicht mehr mit und versuchen jetzt, unser Leben so gut wie es geht selber zu organisieren, wird die Schuld gerne bei irgendwem gesucht. Und das ist nichts anderes als das Wiederaufleben faschistischen Gedankenguts in breiten Teilen der Gesellschaft. Als wäre das noch nicht schlimm genug, werden einfache Lösungen gefordert. Und die einfachste Lösung ist immer, dass es so bleibt, wie es ist. Auch wenn das schon scheiße war. Aber meistens eben nur für die anderen und nicht für einen selbst. Und das ist zutiefst unsolidarisch. Und deshalb wundert es auch nicht, dass mittlerweile der Schrei nach Veränderung wieder lauter wird. Dazu nochmal ein Kommentar von Affenmesserkampf. Den spiele ich euch auch nochmal vor. Weiter geht's mit Parole Scheiße von Ichsucht. Hier ist zu viel Nazi-Kotze an der Wand. Adaptierte Scheiße, das Braun erkannt. Zu wenig Logik in zu vielen Systemen. Ihr fangt an, Stuss ernsthaft zu erwähnen. Euer Stammtischgewichse zur Titelstory. Die Mitte flankiert, dafür gibt es kein Sorry. Zu viel deutsche Pisse trifft auf Jogginghose. Dein Brandsatz eine verdammte Psychose. Solange Flüsterpost und jetzt lautes Geschrei. Alles, was dazwischen ist, das ist dabei. Die Mitte rechts am Rand so gefährlich verklärt. Der Mund weit offen, zu oft krampfhaft erklärt. Eine banale Fackel wird hundertfach entzündet. Schmalspur im Fahnenmeer, der Suff verkündet. Viva la Nation, euer Gebrüll bis zum Gartenzaun. Stumpfe Pauschalrassisten deckeln und abbauen. Für dich Parole Scheiße, für dich kein Kompromiss, für dich keine leeren Worte, ich spuck dir ins Gesicht. Dein Nationalstolz ist das allerletzte, deine Fahnen brennen, deine Grenzen werden niedergetreten. Niemand wird vergessen, wir bleiben, was wir sind. Antifaschistisch leben, handeln und kämpfen. Fahnenflucht, BRND. Es geht wieder los, jeder Vorband ist recht, die Masken, sie fallen von den Fratzen. Nazi-Parolen in der Luft, alle Zeichen stehen auf Sturm. Die Kartoffeln wollen Blut sehen heute Nacht. Der braune Mob tobt, Menschenjagd durch die Stadt. 1000 Schweine, kein Zeichen von Reue. Lust an Gewalt und die Bullen schauen weg, wenn der Hitlergruß hundertfach steht. Stolz und Nation, diese alten Ideen vergiftet, verdunkeln und versperren den Geist. Freiheit verkauft, setzt dein Geld auf den Absturz. Der imaginäre gemeinsame Feind kriegt die Schuld. Schwarz-Rot-Gold am Revers, Meister Tod im Gepäck. In globaler Mission wieder wer. Ewig gestrig gestrickt, überlegen gefühlt, wird die Welt in den Abgrund geführt. Netzwerk, Prepper, Kampfsporttraining, Tag X fokussiert. Vor dem Umsturz gibt man sich besorgt als Bürgerwehr. Aluhut und Pickelhaube, Querfront wollt ihr sein. In die Parlamente schleicht ihr euch strategisch rein. Ihr seid Faschisten, Völkermord und Tradition. Rassisten, vom Opa bis zum Sohn. Ihr seid Nazis, Untertan im Größenwahn. Faschistenfeinde, Menschenfeinde bis ins Mark. Werner Fink, Herbst 1932. Wie ist so... Regnet heute Nacht, habe ich sofort aha gedacht. Der Sommer ist zu Ende. Oh, mein prophetisches Gefühl. Heute Morgen war schon richtig kühl und herbstlich im Gelände. Die Sonne scheint noch immer froh. Doch sieh dich vor, es scheint nur so. Da sind noch Restbestände. Nein, nein, der Sommer ist vorbei und Feld und Fluren werden frei für unsere Wehrverbände. Wie schnell das ging. Ja, die Natur. Glaub nicht, dass eine Diktatur mal ähnlich schnell verschwende. Ich nehme mittlerweile immer mehr Menschen und Institutionen wahr, die sich von vor allem die letzten Zeilen hinter die Ohren schreiben sollten. Zum Beispiel die Noch-Innenministerin Faeser, die vor schon längerer Zeit versucht hat, das breitenwirksame Fascho-Organ Kompakt zu verbieten. Damals bin ich fast aus der Buchse gesprungen, als ich das morgens gelesen habe. Aber nicht nur aus Freude, weil die Nummer hatte nämlich auch eine ziemliche Bremsspur, so ein Geschmäckle. Nicht, weil damals auf die gleiche Art und Weise in die Media links unten verboten wurde, sondern deshalb, weil es den lockeren Umgang mit den Grundrechten zeigt. Genereller gesprochen heißt es auch, dass die Regierenden bereit sind, jedem ihre angeblich unveräußerlichen Grundrechte zu entziehen, die nicht in den engen Korridor des für sie Sagbaren passen. Und das ist gefährlich, weil Grundrechte sind Grundrechte, weil sie grundsätzlich nicht verhandelbar sind. Um die Nazis loszuwerden, scheint es für die Regierenden der sogenannten Mitte eine gute Idee zu sein, dass die Demokratie sich samt ihren Grundwerten selbst abschafft. Und kurz vor der Europawahl hatte dann auch noch Olaf Scholz, mein lieber Scholli, dann auch noch versucht, mittels einer Regierungserklärung nach den vorletzten Ereignissen in Mannheim, muss man mittlerweile sagen, hat er versucht, auf Stimmfang bei AfD-WählerInnen zu gehen, indem er eine ihrer ureigenen Forderungen für die SPD reklamierte. Und die ist, kriminelle Ausländer seien konsequent abzuschieben. Und die Nazis scheinen es damit mittlerweile geschafft zu haben, nicht nur die Grenzen des Sagbaren so weit nach rechts zu verschieben, dass breite Gesellschaftsschichten kein Problem mehr damit haben, ihre braunen Scheißworte in den Mund zu nehmen, sondern auch die Exekutierenden dieser Republik ziehen nach und sind bereit, diesen Worten Taten folgen zu lassen. Dass die Nazis auch kein Problem haben, die Amokfahrt eines ihrer Sympathisanten über den Magdeburger Weihnachtsmarkt letztes Jahr trotzdem für sich zu nutzen und in kürzester Zeit über 2000 Menschen mit ausländerfeindlichen Motiven auf die Straße zu bringen, spricht Bände. Bände dafür, dass diese beschissenen Rich Kids, die sich auf Sylt dabei gefilmt haben, wie sie mit erschreckender Leichtigkeit menschenverachtende Nazi-Parolen in aller Öffentlichkeit von sich gaben, eben auch nur die Spitze eines braunen Scheißbergs sind, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Wie ihr jetzt wahrscheinlich gesehen habt, der Rechtsruck ist ziemlich allumfassend gerade. Und dass es starke Zeichen dafür gibt, dass sich die Nazis ermutigt fühlen, durch die Gegend zu ziehen und wahllos Menschen zu klatschen, die nicht in ihr beschissenes, autoritäres Weltbild passen, ist dann auch nicht mehr weiter verwunderlich. 90er, ich hör dir trapsen. Da habe ich am Anfang noch mal einen Track von der gleichen Platte von Bad Alive dazu. Nur Idioten brauchen Führer. Fallt auf alte Männer rein in kackbraunen Hemden, die euch immer wieder sagen, das Problem sind die Fremden und uns geht es gut, weil es ihnen schlecht geht, den Ersten einen Preis, der von euch das versteht. Dieses Land wäre da ohne die Ausbeutung nichts, wann begreifst du endlich, dass du auf der Welt nicht alleine bist. Das Treiben an der Börse ist nichts als Gewalt. Unsere erste Welt macht täglich die dritte Welt kalt. Und sie kommen hierher auf ein besseres Leben. Das Recht auf Leben willst du ihnen nehmen und prügelst auf sie ein, ohne jedes Erbarmen, ohne einmal zu fragen, warum sie kommen oder kamen. Gibt es nicht genug zu essen, dann braucht niemand mehr Moral. Hast du alles verloren, dann wird Katzengrillen egal. Dieses Land ist nur ein Bruchteil und deshalb so dick, weil es gestern wie heute den Rest der Welt fickt. Jeder Sieger braucht Verlierer, nur Idioten brauchen Führer. Du bist das Schaf in ihrer Herde, jetzt und immer wieder. Hast du das nötig? Brauchst du das wirklich? Ist einmal klar denken, für dich wirklich unmöglich. Hierarchien funktionieren, dein Gehirn auf allen Vieren und alles, was sie sagen, wirst du artig akzeptieren. Es ist genau das, was ich Dummheit nenne, weil ich ihre Gewalt und ihren Gruppenzwang erkenne. Dieses Land ist reich und jeder kann es sehen und so schlecht wie ihnen wird es dir niemals gehen. Und sie leben in Dreck und wir leben hier. Erzähl mir keinen Scheiß, das ist Wohlstandsgier. Okay, ich gebe zu, es ist ungerecht verteilt. Vielleicht bist du arbeitslos, ja, das tut mir leid. Vielleicht bist du gelangweilt, enttäuscht, völlig frustriert. Es ist halt nicht besonders schön, wenn man denkt, man verliert. Und der Schwache muss sich immer den Schwächeren suchen, ihn kriminalisieren, verdammen und verfluchen. Ein paar Industrielle reiben sich die Hände, es fackelt überall und niemand löscht die Brände. Denn sie sind froh, dass sie endlich einen Sündenbock habt, denn nach den wahren Verbrechern wird dann nicht mehr gefragt. Und die Ärmsten der Armen können nichts dafür, dass man euch bescheißt, und zwar jetzt und hier. Niemand wird es besser gehen, nur sehr vielen besser. Warum haut ihr dann nicht diesem Mann eins auf die Fresse? Das ist viel zu schwierig, man kommt nicht an ihn ran. Alles kein Problem, sind halt die Sündenböcke dran. Nichts ist rebellisch in deinem Verhalten. Du bist so dumm und so gierig, genau wie deine Alten. Reih dich ein in die Jogginghose vollgepisst, du dummer, mieser, kleiner Rassist. Vielleicht ist alles, was ich sage, einfach nur gelogen. Ich meine, wir werden jeden Tag von den Medien betrogen. Ich erwarte nie, dass meine Wahrheit die deine ist. Doch ich weiß, dass du der allerletzte Abschaum bist. Wenn du auf Menschen einprügelst, weil sie anders aussehen, wenn du auf Menschen einprügelst, die sich anders anziehen, wenn du auf Menschen einprügelst, prügeln wir zurück. Wir werden keinen Schritt mehr weichen, keinen Meter und kein Stück. Das ist jetzt nicht die Zeit der Birkenstock-Schuhe. All ihr Latzhosenträger, lasst mich endlich in Ruhe. Mit eurer gottverdammten, paralysierenden Betroffenheit, der größte Feind der realistischen Menschlichkeit. Das ist nicht die Zeit der Hippies, sondern Realität. Für weltfremde Träume ist es längst viel zu spät. Und die größte Waffe der prügelnden Faschisten ist die Gewaltlosigkeit der frommen Pazifisten. Gewalt nicht gewollt. Ich werde sie niemals wollen, doch wenn sie auf uns einkracht, sag mir, was wir tun sollen. Ich wünschte, es wäre anders. Ich wünschte es so sehr. Angst und Ohnmacht. Ich kann nicht mehr. Die Gewaltspirale steigt und es wird immer schlimmer. Dummheit und Gier und wir bleiben Feinde für immer. Und ihr letzten paar Menschen, es wird allerhöchste Zeit für realistische Menschlichkeit. Diese realistische Menschlichkeit ist auch genau das, auf was ich setze. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Abriss davon geben, weshalb ich denke, dass die Nazis gerade allen Grund zum Klatschen haben. Und ich hoffe auch, dass ich euch motivieren könnte, zurückzuklatschen. Ich denke, Nazis klatschen ist am nachhaltigsten, wenn Mensch ihnen das Wasser abgräbt, wenn wir eigene Ideen haben, wie das gute Leben für alle aussieht, wenn wir zusammenkommen und unsere Ideen für das gute Leben demonstrieren. Was das gute Leben ist und was es ausmacht, können wir nur zusammen herausfinden. In Begegnungen auf Augenhöhe, indem wir zeigen, dass wir Besseres vorhaben, als in einer von Konkurrenz, Sexismus, Patriarchat, Nationalismus und Rassismus geprägten Welt zu leben. Dass wir eben keinen Bock haben auf Nazis und ihre Nazi-Scheiße. Dass das Leben, so wie wir es uns vorstellen, ein schöneres und besseres ist. Lass uns deshalb die Mauern einreißen, die uns trennen und verhindern, dass sie neue bauen. Schön, dass ihr da wart. Das war auch mein Schlusswort. Das allerletzte Wort kommt heute aber noch von Woody Guthrie, musikalisch aufbereitet von Billy Bragg und Wilco. Ein sehr geiles Lied, das spiele ich euch noch mal vor. Thank you.